Hass, Angst, Trauer und Schmerzen. Wir vergessen, was liegt uns am Herzen. Vergebung, Vergeltung, fast alles das Gleiche. Stolz, Ehre und Blut. Für den Kampf des Vertrauens breche ich meine Wut. Ob ich's verkraften kann, weiß ich noch nicht. Ich kämpfe so lange, bis ich zusammenbrech. Marschiere gerade den Untergang gegen dabei. Haben wir noch so viel zu erleben. Ich setz die Tränen aus Schweiß. Ich meine, Tränenschweiß. Trenne jede Zweifel ran, die du nicht brauchst. Mach dir klare Gedanken, um die Wahrheit zu fassen, damit du's endlich verstehst, dass nicht alles von selbst geht. Trenne jede Zweifel ran, die du nicht brauchst. Mach dir klare Gedanken, um die Wahrheit zu fassen, damit du's endlich verstehst, dass nicht alles von alleine geht. JKB, Scott und ich, wir setzen die Tränen aus Schweiß. Wir wissen, was das heißt. Drei Brüder, die durch die Straßen ziehen. Durch Leben und Tod brechen wir unsere Wut. Für immer vereint, selbst wenn die Sonne nicht mehr scheint. Selbst wenn alles untergeht, wir bleiben die Besten der Besten. Wir sind einfach nicht mehr zu ersetzen. Kein Zweifel dran, meine, unsere Gedanken freizusetzen. Wie ich sagte, wir sind die Besten der Besten. Trenne jede Zweifel ran, die du nicht brauchst. Mach dir klare Gedanken, um die Wahrheit zu fassen, damit du's endlich verstehst, dass nicht alles von selbst geht. Trenne jede Zweifel ran, die du nicht brauchst. Mach dir klare Gedanken, um die Wahrheit zu fassen, damit du's endlich verstehst, dass nicht alles von alleine geht. Yeah. Trenne jede Zweifel ran, die du nicht brauchst. Mach dir klare Gedanken, um die Wahrheit zu fassen, damit du's endlich verstehst, dass nicht alles von alleine geht. Trenne jede Zweifel ran, die du nicht brauchst. Mach dir klare Gedanken, um die Wahrheit zu fassen, damit du's endlich verstehst, dass nicht alles von selbst geht. Yeah.